或特斯拉 on the night。 好了，自由的自由。Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache es grad. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache die Squad. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache es grad. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache die Squad. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache es grad. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache die Squad. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache es grad. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache die Squad.Ich scroll mit dem Wapfe, ich scroll mit dem Wapfe. Rede über Money, sonst bin ich allergic. Muss mit Bitches rumcruisen, weil sie diesen Dude choosen. Lauf in die Designer Mall und bin am rumshooten. Grab mir Champagne, denn ich bin fein. Ich bin der Swaggy Boss und du bist lame. Ich und Spinning Nine, Finessen eine Ho. Ich will Diamonds and Go. Fuck up den Part mit dem Bow, ey. Keine Zeit to talk, ride mit dem Soulja Boss. Swish den Ball in den Court. Bitch, wir leben short. Versace Boxer Short oder Polo. Ich schieß dir ins Gesicht, Bitch, und sage YOLO. Wenn die Bitch nicht ficken will, schmeiße ich sie raus. Ich breche bei dir ein, als wäre ich der Nikolaus. Verdien mit 18 schon mehr Geld als der Rektor. Sage Hurensohn zu dem Scheiß-Inspektor. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache es gar. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache die Squad. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache es gar. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache die Squad. Cruiser herum mit dem Wald, Impala Whip mit dem Birds. Flow im Hotel voller Girls, Big Sean Money mache es worth. Hab 100k in der Matrix, Pull up und hab aus dem Rari. Turn up, fuck it, alles magisch, Giuseppe Schuh, Ninja Karate. Flex, du tust es auf die Bitches, alle Hater auf der Hitlist. Diamanten an der Wrist, Bitch, Trappe und Flippe die Bricks, Whip. Fahr mit meiner Gang im Rover vor, oder alle Boys kommen auf Soldier Boards. Smashe sie kurz in der Ecke, Leder sitzt, wenn ich swagge, und Low Up steht auf der Kette. Boulevard Palme ist auf meinem Sweater, die Schnalle am Gürtel Medusa. Overdress, wenn ich den Mut hab, Legendary Moves, Tupac, oh. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache es gar. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache die Squad. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache es gar. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache die Squad. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache es gar. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache die Squad. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache es gar. Cruiser rum mit dem Wald, Nutte, ich mache die Squad.